Einheit 3 Übungen. Ü3. 1. Frank kommt aus Interlaken. Wo ist denn das? Interlaken ist in der Schweiz. 2. Svetlana kommt aus Bratislava. Wo ist denn das? Bratislava ist in der Slowakei. 3. Mike kommt aus San Diego. Wo ist denn das? San Diego ist in den USA. 4. Stephanie kommt aus Koblenz. Wo ist denn das? Koblenz ist in Deutschland. 5. Nilgün kommt aus Izmir. Wo ist denn das? Izmir ist in der Türkei.